September 1946. Der Zweite Weltkrieg war gerade einmal 16 Monate zu Ende. Große Teile Europas lagen in Schutt. Von Vertrauen und Vergessen der Verbrechen war in Europa noch keine Rede. Doch der Brite Winston Churchill hatte genau das im Sinn. In einer Rede an der Züricher Universität verkündete er seine Vision eines gemeinsamen Europas. Structure of the United States of Europe. Wenn das Gefüge der Vereinigten Staaten von Europa gut und richtig gebaut wird, so wird die materielle Stärke eines einzelnen Staates weniger wichtig sein. Kleine Nationen werden genauso viel zählen wie große und sie werden sich ihren Rang durch ihren Beitrag für die gemeinsame Sache sichern. Churchill schwebte ein erweitertes europäisches Heimatgefühl vor und ein gemeinsames Bürgerrecht. Seine Züricher Ansprache endete mit dem Aufruf: Let Europe arise. Lassen Sie Europa entstehen. Doch wie fällt die Bilanz 70 Jahre später aus? Zum Jubiläum der Rede hatte man EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker nach Zürich geladen. Er sollte über den Zustand Europas sprechen. Der Kommissionspräsident betonte, dass Europa mehr sei als die Europäische Union. Und so zog er den Fokus auf und skizzierte eine europäische Erfolgsgeschichte. Man habe so einiges geschafft, worauf man in anderen Erdteilen voll Bewunderung schaue. Noch nie habe Europa eine solch lange Phase des Friedens erlebt. Der europäische Binnenmarkt sichere den Wohlstand von Millionen. Wir haben das geschafft, auf diesem zerklüfteten, gefolterten Kontinent mit friedlichen Mitteln europäische Geschichte und europäische Geografie wieder zusammenzuführen. Europa sei weder so, wie verdrießliche Pessimisten es wahrnehmen, die an allem zweifeln, wenn es um Europa geht, noch sei es so, wie verrückt gewordene Optimisten es sehen würden, die nie genug Europa kriegen. Immer nach mehr Europa zu schreien, halte ich für einen Fehler. Es geht nicht darum, mehr Europa zu haben. Es geht darum, ein besseres Europa zu haben. Dort, wo wir ein besseres Europa brauchen. Doch wie schwierig es ist, solch ein besseres Europa zu schaffen, wurde deutlich bei den Gesprächen, die Jean-Claude Juncker vor seiner Rede mit dem Schweizer Bundespräsidenten Johann Schneider-Ammann geführt hat. Es ging wieder einmal um den Wunsch der Schweiz, die Zuwanderung von EU-Bürgern drastisch zu beschränken. Nach den Beratungen sagte der Schweizer Bundespräsident: Wir kommen von einem sehr konstruktiven, auch freundschaftlichen Gespräch. Der EU-Kommissionspräsident erwiderte: Wenn man am Ende eines Gesprächs sagt, es wäre konstruktiv gewesen, dann heißt das meistens, dass man auf keinen grünen Zweig kam. Es war ein konstruktives Gespräch und der grüne Zweig wartet auf uns.